الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. على سوكبة الله دم هان دفلتن الله زيغل من هالب مهان تسشكايت لنظر القفيد محمد عليه الصلاة والسلام. Meine lieben Geschwister, in der letzten Woche haben wir etwas über die Kontaktpflege gesprochen und klar gemacht, wie wichtig sie ist und wie verpflichtend sie im Islam ist und welche Folgen es hatte, man sie unterlässt. Die Kontaktpflege mit den Verwandten, meine ich, mit den Blutsverwandten. Heute möchten wir uns über einige Vorzüge und auch über ein paar Grenzen davon sprechen. Abu Ayyub al-Ansari radiallahu anhu berichtet, dass ein Mann zum Propheten sallallahu alaihi wasallam folgendes sagte: Gesandter Allahs, nenne mir eine Tat, die mich ins Paradies eingehen lässt. Die Leute sagen, also die mich ins Paradies eingehen lässt und vom Höllenfeuer natürlich entfernt. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, oder da sagten die Leute: Was ist mit ihm? Was ist los mit ihm? Der Prophet sagte: Ein Bedürfnis, das es ist, was ihn bewegt. Nämlich der dringende Wunsch, eine Antwort auf seine Frage zu erhalten. Dann sagte er, sallallahu alaihi wasallam, als Antwort: Diene Allah und stelle ihm nichts zur Seite. Verrichte das rituelle Gebet, entrichte die Zakat und wahre die Verwandtschaftsbande. Allah subhanahu wa ta'ala hat im Koran al-Karim denjenigen, der die Verwandtschaftsbande und andere Dinge, die man zu pflegen hat, nicht einhält, Gott bewahre, als Menschen bezeichnet, die einen üblen Ausgang haben werden. Allah sagte: In Wirklichkeit aber lassen sich nur diejenigen mahnen, die einen gesunden Verstand haben, diejenigen, die ihren Bund mit Allah wahren, indem sie ihn alleine anbeten, und ihr Abkommen mit Allah nicht brechen, indem sie andere außer ihm anbeten, und die das zusammenhalten, was Allah zusammenzuhalten befohlen hat. Das ist ein allgemeiner Ausdruck für alles, was man zusammenhalten muss, und dazu gehört natürlich auch die Verwandtschaft, der Kontakt zu den Verwandten. Und ihren Herrn so fürchten, dass sie eine Anordnungen und die ihren Herrn so fürchten, dass sie seine Anordnungen ausführend und Verbote beachten und vor einem üblen Ausgang der Abrechnung Angst haben, sodass sie für jedes Vergehen Rechenschaft ablegen müssten, und die im Streben nach dem Antlitz Allahs sowohl bei Widrigkeiten als auch beim Verrichten von Gutem und Abstandhalten von Schlechtem geduldig sind, das rituelle Gebet ordentlich verrichten und freiwillig und verpflichtend im Geheimen und öffentlich von dem spenden, womit wir sie versorgt haben, und die das Übel, das ihnen angetan wurde, durch Gutes vergelten, jene sind es, denen die letzte Wohnstatt zuteil wird. Das heißt das Paradies. Das Pflegen der Verwandtschaftsbande ist Ursache für ein langes Leben und viel Versorgung. So sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam: Wer gerne hätte, dass ihm seine Versorgung ausgedehnt, ausgeweitet und sein Leben verlängert wird, soll den Kontakt zu seinen Verwandten herstellen. Bukhari Muslim. Abu Huraira radiallahu ta'ala berichtet, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: Allah brachte die Schöpfung hervor, und als er damit fertig war, erhob sich die Verwandtschaft und packte den Gnadenvollen an seiner Lende, und er sagte zu ihr: Lass ab. Da erwiderte die Verwandtschaft: Ich suche Zuflucht bei dir vor dem, der die Verwandtschaftsbande trennt. So sprach Allah: Bist du denn nicht zufrieden, wenn ich die Bande zu demjenigen pflege, der sie zu dir pflegt, und zu demjenigen trenne, der sie zu dir trennt? Da antwortete sie: Gewiss, o Herr. So sagte er: Das ist somit für dich. Dann sagte der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam: Wenn ihr wollt, lest doch im Koran. Dort heißt es sinngemäß: Wollt ihr denn, indem ihr euch vom Glauben abwendet, Verderben im Land anrichten und die Bande eurer Blutsverwandtschaft zerreißen? Das ist in Surat Muhammad 47, Vers 22. Unsere Mutter Aisha radiallahu ta'ala anha berichtet, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, die Verwandtschaftsbande ist am Thron aufgehängt und spricht, wer den Kontakt zu mir pflegt, mit dem pflegt auch Allah den Kontakt, und wer den Kontakt mit mir abbricht, mit dem bricht auch Allah ab. Dieser Hadith ist sahih Muslim. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam machte klar, dass der Kontakt zu den Verwandten nicht nur eine gute und verpflichtende Tat ist, sondern sie ist sogar wertvoller und gewaltiger im Lohn als das Freilassen eines Sklaven. Warum? Weil das galt als freiwillige Tat und das Verbinden der Verwandtschaftsbande, dem Pflegen der Kontakt zu den Verwandten ist eine Pflicht. So berichtet uns unsere Mutter Maimuna, Tochter von Al-Harith, radiallahu ta'ala anha, dass sie einmal eine Sklavin freiließ, ohne den Propheten sallallahu alaihi wasallam vorher um Erlaubnis zu bitten. Ja, nicht um ihn zu fragen, ob das jetzt, weil das ist eine Sache, normalerweise soll man den Propheten sallallahu alaihi wasallam oder den Gelehrten heutzutage fragen, damit man die beste Belohnung bekommen kann. Als der Prophet sallallahu alaihi wasallam dann bei ihr war, an dem Tag, an dem sie dran war, sagte sie, hast du gemerkt, O Gesandter Allahs, dass die Sklavin nicht mehr da ist? Dann sagt, dass ich sie freigelassen habe, sagt er, hast du schon getan? Sagte sie, ja. Dann sagte er, sallallahu alaihi wasallam, hättest du sie einem deiner Onkel mütterlicherseits gegeben, so hättest du dafür mehr Lohn erhalten. Hättest du sie praktisch als Geschenk einem deiner Verwandten gegeben, hättest du dafür mehr Lohn erhalten. Meine lieben Geschwister, nun ist es in der Praxis so, dass man manchmal versucht, den Kontakt zu seinen Verwandten zu pflegen, und die Antwort darauf, die Reaktion darauf ist nicht immer die, die man sich wünscht. Nicht ist es immer so, dass die Verwandten einem dabei behilflich sind, die Gottesdienste, diesen Kontakt zu pflegen. Manchmal legen sie einem sogar Steine in den Weg. Und dieses Problem wurde auch dem Propheten sallallahu alaihi wasallam vorgetragen. So berichtet uns Abu Huraira radiallahu anhu, dass ein Mann sagte, O Gesandter Allahs, ich habe Verwandte, mit denen ich den Kontakt pflege, aber sie brechen ihn mit mir ab. Ich tue ihnen Gutes, sie tun mir Schlechtes. Ich bin ihnen gegenüber mild, aber sie geben mir nur Schlechtes zu hören. Da sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wenn du so bist, wie du gesagt hast, dann ist es gerade so, als ob du ihnen heißen Sand zu essen gibst. Solange du so bist, bekommst du von Allah Unterstützung. Der Hadith ist sahih Muslim. Aus diesem Hadith, liebe Geschwister, entnehmen wir einiges. Unter anderem, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam hier als Mufti agiert hat, hat eine Frage beantwortet, ohne die andere Seite gehört zu haben. Deswegen hat er gesagt, wenn es so ist, wie du gesagt hast. Er geht davon immer sicher. Und dann hat er, alayhi salatu wassalam, diesen Anlass, den du deinem Verwandten gibst, mit dir schlecht umzugehen, als heißen Sand bezeichnet und verglichen quasi mit der Sünde und ihren schlechten Folgen, die sie zu sich nehmen, und Gott bewahre. Aber aus diesem Hadith lernen wir, liebe Geschwister, dass, weil manche Leute sagen, ja, wie lange soll ich das noch durchhalten, wie viel soll ich da noch machen, wie lange soll ich noch den Kontakt pflegen, solange sie mit mir schlecht umgehen. Und die Antwort lautet ganz einfach, solange du Belohnung und solange du diese Unterstützung von Allah haben möchtest. Ibn Abd al-Barr, rahimahullah ta'ala, sagte, dass die Gelehrten sich darüber einig sind, dass man jemanden auch mehr als 3 Tage mal aus dem Weg gehen darf, wenn darin ein Schaden für die Religion, die eigene Seele oder weltliche Dinge darunter leiden. Das heißt, es gibt zwar dieses Verbot bis zu 3 Tage, aber dabei geht es um weltliche Dinge, die passieren und dann aufhören. Also wie zum Beispiel, jemand sagt jemand ein schlechtes Wort, macht immer die Tür nicht auf, hat den Hörer nicht abgehoben, was auch immer. Und dann passiert es, dass man aufeinander sauer ist. Und diesen Zorn, der ist menschlich, aber der Prophet sagte bis zu 3 Tagen maximal, ansonsten danach muss man wieder den Kontakt pflegen. Naja, wenn man aber leidet unter diesem Kontakt, dann ist man nicht verpflichtet, beides zu tun, zu pflegen und gleichzeitig darunter einen Schaden zu erleiden. Und deswegen ist es die Aufgabe, dass man versucht, einen Weg zu finden, wodurch man den Kontakt pflegt, ohne dadurch Schaden zu leiden. Weil manche Leute sagen, wenn ich anrufe, dann bekomme ich nur Schlechtes zu hören. Okay, dann schreib eben einen Brief, dann bekommst du eben nichts Schlechtes zu hören. Manche Leute sagen, wenn ich zu lange mit jemandem sitze, dann hat das einen schlechten Einfluss auf mich oder meine Kinder. Ja, dann halt eben deine Sitzung mit diesem Menschen im Rahmen. Mach es halt kürzer. Wenn allerdings man darunter leiden muss und es nicht anders geht, dann ist man nicht selbst derjenige, der den Kontakt gebrochen hat, sondern die andere Seite. Wer sind eigentlich die Verwandten, zu denen man den Kontakt pflegen muss? Die Gelehrten, rahimahumullah, definieren dies unterschiedlich. Aber eine Definition davon lautet, es sind diejenigen Verwandten, die man niemals heiraten darf. Wie die eigenen Geschwister oder die Kinder von den Geschwistern oder der Onkel, die Tante, die Mutter, Vater und so weiter. Die eigenen Kinder natürlich. Die Art und Weise der Kontaktpflege ist allerdings dem überlassen, was im Allgemeinen als Kontaktpflege gilt. So sagte Al-Qadi Iyad, rahimahullah, das Mindeste ist, dass man ihnen nicht aus dem Weg geht. Dass man den Kontakt mit Worten, wenn auch nur mit dem Friedensgruß, pflegt. Dies hängt, das heißt, wie man den Kontakt pflegen muss, hängt letztendlich von den eigenen Möglichkeiten ab und auch vom Bedarf ab, was erwartet wird. Du kannst nicht jemanden, der gesund ist und laufen und gehen kann, ein Auto hat, vergleichen mit jemandem, dessen Verwandter weit weg ist und der keine Möglichkeiten hat. Und derjenige Verwandte, der gesund ist, kann den ganzen nicht vergleichen wie mit dem Verwandten, der dein Nachbar ist und der gleichzeitig auf deine Hilfe angewiesen ist und krank ist. Er sagte, rahimahullah, manches davon ist Pflicht, manches erwünscht. Pflegt man den Kontakt aber nicht optimal, gilt man sicherlich nicht als Qati', das heißt jemand, der den Kontakt abbricht. Und bei Unzulänglichkeit, obwohl man die Möglichkeit hätte, gilt man auf der anderen Seite nicht als Wasil, das heißt als jemand, der den Kontakt, nachdem er abgebrochen ist, auch wieder wiederherstellt. Und wie gesagt, sollte es mal zu einem Kontaktabbruch kommen, aufgrund eines Streites, dann ist dies maximal für weltliche Dinge, die vorübergehend sind, 3 Tage lang gestattet. Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, nach 3 Tagen darf man sich nicht mehr aus dem Weg gehen. Hadith überliefert in Sahih Muslim. Bitten Allah subhanahu wa ta'ala darum, dass er uns den Erfolg verleiht, den Kontakt mit unseren Verwandten zu pflegen. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns verzeihen, was wir in der Vergangenheit falsch gemacht haben und uns Besserung geben für die Zukunft. Dass Allah subhanahu wa ta'ala yusliha ahwalana wa yaghfir lana ma mada wa an yusliha ma ya'ni baqiya min a'malina innahu subhanahu wa ta'ala waliyu dhalika wal qadiru alayhi wa sallallahu mubarak alayhi Muhammad wa aqim as-salat.